4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Bongos in Space. Yeah, okay. I guess if I was back on planet Earth, marooned on some island, back a few centuries ago, before I was even born, I guess I'd be writing all this down and stuffing it in a bottle. I guess I'd be strolling down to the beach and tossing it into the sea. But under the circumstances, ESP is the best you're gonna get out of me. Anyhow, maybe when the universe goes through one of its cyclical Big Bang reincarnations, you know, metamorphosing for a few billion years or so, with the law of averages catching up with key molecules forming spontaneously, and bingo, here comes another batch of intelligent life forms. And who knows, while some aforementioned creatures swimming or floating, flying along, it might receive, bingo, this little ESP info from me. How you gonna hit some planet in a haystack a zillion light years away? It just burn up, get into the Earth's ozone layer, anyway. Just a little FYI of a message. Don't get me wrong, this ain't no SOS. What I'm saying, on the contrary, is that things couldn't be better. Anyhow, like they say, cut to the chase. Our spaceship is hovering a couple of feet over the terrain on this planet. We're in the constellation of Orion, searching for signs of life to bring back. Bongos in Space. Eine Sendung, in der sich keineswegs alles um Bongos oder aber Space, Weltraum, All, Kosmos drehen soll. Der Titel fiel gewissermaßen vom Himmel. Was also blieb mir anderes übrig, als ihn zu nehmen? Die zunächst gehörten Heliocentrics sind eine mit zum Teil afrikanischen Musikern besetzte, zumeist neunköpfig agierende britische Band um den Schlagzeuger Malcolm Catto. Auf ihrem neuen Album The Last Transmission inszeniert die übrigens recht junge Band musikalisch und gerade auch textlich eine Art Space Odyssey und lässt sich dabei von dem inzwischen 82-jährigen amerikanischen Filmemacher, Autor und Komponisten Melvin Van Peebles unterstützen. Der hat zu Beginn der 70er Jahre das Blaxploitation-Genre insbesondere mit Streifen wie Sweet Sweetback's Badass Song oder auch Watermelon Man, wo ein weißer Rassist eines Morgens mit schwarzer Hautfarbe erwacht, geprägt. Hier nun führt Van Peebles mit meisterhaft gebrochener Stimme, wir haben das eben gehört, erzählerisch durch das Album. Dafür ist er prädestiniert. Hat er doch zunächst künstlerisch verkannt in den USA, einige seiner jungen Jahre in Europa verbracht. In den Niederlanden etwa hat er Astronomie studiert und darüber auch promoviert. In Deutschland hat er geheiratet, eine Maria Marx, und auch in Frankreich hat er gelebt. Als glücklicher und studierter Mann. Hier kommt nun aus Frankreich ein weiterer Akademiker in Sachen, sagen wir ruhig, Bongos in Space. Psychedelic Afrofunk. Dr. L. Come on, trip, baby, trip, trip. at the office, girls, on a Friday afternoon. Well, she's got the shape I need for the mind to break too soon. It's all dead moons and chicken bones, and child, don't you feel? You'll be singing in a higher purpose, now your super nature's clear. Bongos in Space. Bongos auch immer mal wieder in der Musik der US-Band Monster Magnet, gerade gehört. Ich habe mich immer gefragt, warum diese Bongos nicht ein Mann namens Tim Cronin spielt, wenn sie denn bei der Band zum Einsatz kommen oder kamen. Tim ist seit den allerersten Tagen der Band mit dabei, steht nie auf der Bühne, wird sehr wohl aber als Bandmitglied geführt. Angeblich hat er in den frühesten Tagen wohl tatsächlich als Sänger hinter dem Mikrofon gestanden, doch erste frühe Mitschnitte von Probesessions legten sehr bald nahe, Gesang war einfach nicht sein Ding. Stattdessen begleitet er die Band bis zum heutigen Tage als Lichtmann, als Freund und wenn man so will, als eine Art Guru. Aber die Bongos, die spielt er nicht. Mich erinnert das gelegentlich an einen Mann namens Roger Bongo Star, den ich damals im Rahmen meiner frühesten Konzerterlebnisse kennengelernt habe. Auch Roger Bongo Star stand nie auf der Bühne, aber er war immer da. Und mehr noch, er war immer dabei. Mehr dazu gleich. Bongos in Space. Bongos in Space. Die Mitglieder der schwedischen Band Goat stammen aus einem kleinen Dorf namens Korpilombolo, in dem es nach Aussagen der Gruppe bis heute nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen soll. In grauer Vorzeit bereits soll ein Hexendoktor in den Ort gekommen sein und dort gewirkt haben. Dann kamen christliche Kreuzritter, zerstörten große Teile der Ortschaft und zwangen die Bewohner zur Flucht. Die freilich, die Korpilombolonen, ließen sich nicht lumpen und verfluchten das Dorf, bevor sie im Dickicht der Wälder verschwanden. Die Gruppe Goat existiert eigenen Angaben zufolge seit vielen Jahrzehnten. Immer wieder sollen älter werdende Mitglieder der Gruppe durch jüngere Musiker ersetzt worden sein. Ob das so stimmt? Auch beim zuvor gehörten Schlagzeuger Ainsley Dunbar, hier mit seiner Band Ainsley Dunbar Retaliation aus dem Jahr 1968, könnte man glatt vermuten, hinter diesem Namen hätten sich innerhalb der letzten rund 50 Jahre womöglich Angehörige gleich mehrerer Schlagzeugergenerationen die Sticks in die Hand gegeben. So aber ist es nicht. John Mayle, David Bowie, Frank Zappa, Yoko Ono, Michael Schenker. Würden wir die Liste der Künstler und Gruppen vollständig durchgehen, für die der Brite seit 63 auf die Felle geschlagen hat, wir säßen morgen früh noch hier. Wollen wir das? Entschuldigt bitte. Sowas Dummes. Wir wollen es nicht. Wir wollen Bongos in Space. As far as Bongos in Space. Bitte entschuldigt meinen Hustenreiz, den ich versucht hatte, bis zum Ende meiner Worte zu unterdrücken, was gründlich daneben gegangen ist. Also je stärker man sich dagegen wehrt, desto stärker bricht sich das Ganze Bahn. Nochmal sorry. Bongos in Space. Wir haben Musik zunächst von der Schweizer Band Nivel gehört und soeben verklungen von der sechsköpfigen London-Formation Lola Colt. Was für eine Band. Darauf Bongos in Space. Diese Gruppe, Lola Colt, wird in wenigen Tagen ihr überbordendes Debütalbum mit dem Titel Away from the Water veröffentlichen und könnte am Ende des Jahres für viele womöglich zu der Newcomer-Band der Saison schlechthin avancieren. Unsere Musik ist der Versuch, einer grenzenlosen Entfesselung. Und der Gedanke, diese Momente im Studio festzuhalten, kam uns vor, als würden wir Mauern um unsere Träume ziehen, sagt Matt, einer der Musiker. Breitwand Psychedelic Sound mit Einflüssen aus einer lange zurückliegenden Zeit, in der mir, ich deutete es bereits an, immer wieder ein junger Kerl über den Weg lief, den alle damals als Roger Bongo-Star kannten. Er war immer da, mit seinen Bongos, doch er stand nie auf der Bühne. Wenn alle nur denkbaren Bands bei uns in der Halle der Stadt abstiegen und die Bühne betraten, dann legte Roger Bongo-Star los. Er saß meistens hinten im Dunkel der Halle auf einer Stufe, hatte seine Bongos fest zwischen die Knie geklemmt und gab alles. Das war, wenn die Bands vorne ihren Sound herunterfuhren, überall bestens zu hören. Heute würde man den Kerl am Kragen packen und aus der Halle werfen. Einige würden ihm den Inhalt ihrer Becher wutentbrannt vermutlich in den Nacken kippen. Oder sonst wohin. Im Fall von Roger Bongo-Star freilich war das undenkbar. Jeder kannte ihn. Ihn und sein entfesseltes Trommeln, sein fettes Grinsen, sein lustvoll verzerrtes Gesicht. Und jeder ließ ihn gewähren. Roger Bongo-Star. Bongos in Space. In Space. Musik von Caribou, Paul White, Weather Report. Der Hamburger Club Astra Stube hat am Sonntag, vor zwei Tagen also, seinen 15. Geburtstag gefeiert. Der Laden gilt vielen Musikern, die weitgehend unbekannt, eher experimentierfreudig daherkommen, als wahres Mekka innerhalb der Hamburger Clublandschaft. Ein kleiner Bau für vielleicht 100 Gäste, die kaum, dass sie ihn betreten haben, aufpassen müssen, dass sie nicht über die Bühne stolpern, drängt er sich, so zumindest wirkt es, unter die Sternbrücke im Hamburger Stadtteil Altona. 46 Künstler haben soeben mit musikalischen Beiträgen zu einer gigantisch geratenen Compilation gratuliert. Darunter auch die Kanadierin Peaches, die bereits beim Eröffnungsabend 1999 auf der kleinen Bühne der Astra-Stube stand. Veröffentlicht wird das Ganze als limitierter USB-Stick unter dem Titel Astra Stube Birthday Mixtape. Ein Hamburger Musiker, den ich sehr schätze, Lennart Thiem, er ist eine Hälfte des Minimal-Rock-Duos Twisk, hat mir die Beiträge ans Herz gelegt, von denen einer natürlich dann auch von Twisk stammt. Ein weiterer von der vierköpfigen Formation Passierzettel, die ihre Musik mit dem Begriff Psychedelectronic Improvisations für meine Begriffe recht passend umschreibt. Nie gehört zuvor Passierzettel. Bongos in Space möchte man dann allerdings ausrufen, wenn man dem in der Tat wohl improvisiert und sessionartig angelegten Beitrag der Gruppe auf dem Astra Stube Birthday Mixtape folgt. Musik von Passierzettel, Bongos in Space. Ich habe mich in letzter Zeit einmal mehr gefragt, was wohl aus Roger Bongo Star geworden sein mag. Seine Bongos, das steht für mich außer Frage, klemmt er sich immer noch, bei jeder Gelegenheit zwischen die Knie. Sei es im Himmel, Space, Kosmos, Weltraum. Oder sei es im nächstbesten Park direkt um die Ecke. Wenn ihr ihn seht, bitte nicht am Kragen packen und schüttet ihm kein Bier in den Nacken. Bongos in Space. Gute Nacht.